Ja, hallo. Ich bin Moses, das ist Wonny. Wir sind von Avanti, Projekt Undogmatische Linke aus der Ortsgruppe Hannover. Avanti ist eine norddeutschlandweite Organisation mit zurzeit 7 Ortsgruppen. Vor allen Dingen in den Küstenstädten sind wir zu finden und zurzeit gibt es noch eine 8. Ortsgruppe in Gründung in Berlin. Und wir sind auch organisiert in bundesweiten Organisierungsprojekt Interventionistische Linke, IL. Und soweit erstmal zu unserer Gruppe und jetzt kommt unser Input-Referat. Ja, hallo, da mache ich gleich mal weiter. Antifaschismus ist für uns auch in erster Linie ein Abwehrkampf. Es ist uns wichtig, den Bewegungsspielraum von Neofaschisten einzuschränken und die Verbreitung rassistischer, antisemitischer und völkischer Ideologie zu verhindern. Solche Ideologie lebt nicht von ihrem dürftigen Wahrheitsgehalt, sondern davon, dass viele dieses Ressentiment teilen. Also statt die realen Leiden an den gesellschaftlichen Verhältnissen zu thematisieren und diese Gesellschaft radikal zu kritisieren, wird nach vermeintlich Verantwortlichen gesucht. Und das klappt nur, wenn sich genügend Leute diesem Wahn anschließen. Deswegen kann ein Nazi-Aufmarsch ein Event sein, das Ängste und Ohnmachtsgefühle für die Teilnehmenden in Gefühle von Gemeinschaft und Stärke umwandelt. Und genau hier können wir dann die Nazis ziemlich empfindlich treffen, indem wir ihnen hier einen Strich durch die Rechnung machen und ihre Aufmärsche, Veranstaltungen und Konzerte verhindern. Also daher kommt unsere Priorität, Nazi-Aufmarsch als erstes Mal zu verhindern. Auch uns geht es darum, zu zeigen, dass Nazi-Scheiße eben keine legitime Meinungsäußerung darstellt und nicht zur Normalität werden darf und absolut nicht tolerierbar ist. Der Kampf ums Ganze ist die Mobilisierung gegen einen Nazi-Aufmarsch für uns allerdings nicht. Seit Mitte der 1980er Jahre gewann Antifa als Praxisfeld der radikalen Linken zunehmend an Bedeutung. Der Stärke der autonomen Antifa der 80er und 90er Jahre entspricht aber leider eine wesentliche Schwäche in anderen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Aus Gewerkschaftsarbeit, Arbeitskämpfen allgemein, aber auch aus Anti-Atom-Bildungsauseinandersetzungen, Auseinandersetzungen an Uni und Schule, wurde sich immer mehr zurückgezogen. Gab es Anfang der 90er Jahre noch Höhepunkte antirassistischer Arbeit, hat diese mittlerweile für die radikale Linke auch an Bedeutung verloren. Hinzu kommt, dass mit dem Rückzug von radikalen Linken aus zum Beispiel Gewerkschaften dort antikapitalistische und eben auch antifaschistische Positionen zurückgegangen sind. Das bedeutet, dass in den meisten gesellschaftlichen Konflikten eine revolutionär linke Position an den Rand gedrängt wurde. Und gerade diese Zuspitzung der gesellschaftlichen Konflikte wäre die Voraussetzung, dass eine Revolution überhaupt wieder denkbar wird. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn wir den Faschismus bei seinen Wurzeln packen wollen, dann müssen wir mit dem Kapitalismus aufhören, ihn überwinden. Und deshalb können wir uns nicht aus der Gesellschaft zurückziehen in ein subkulturelles Ghetto, sondern müssen in sie hineinwirken. So erfolgreich die autonome Antifa oft eine große Zahl von jungen Leuten mobilisiert hat gegen Nazis, besteht doch die Gefahr, sich selbst was vorzumachen, wenn man das gleich als Schritt zur Überwindung des herrschenden Systems verklärt. Die Stärke einer großen Demonstration kann über fehlende gesellschaftliche Verankerung dabei hinwegtäuschen. So eine Demo zum Kampf ums Ganze zu verklären, ist damit billig und falsch, weil es so tut, als hätten wir eine Stärke, die eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist. Wir sehen es als falsch an, uns dabei aufzureiben, den Nazis zu jedem noch so kleinen Aufmarsch hinterherzureisen. Stattdessen brauchen wir die Einschätzung, welche Aktion für die Nazis wirklich bedeutend ist. Also es geht da um langfristige Erfolge, die Nazis vielleicht an Beispielen wie Dresden im Bereich Geschichtspolitik erzielen könnten. Das wäre ein Ding, wo wir sagen, gesonderte Aufmerksamkeit. Und dann brauchen wir eine klare und transparente Strategie, um ihnen genau an diesen Stellen in die Suppe zu spucken. Wir finden es notwendig, langfristig zu denken und die Erfolge oder Misserfolge unserer Arbeit diskutierbar und überprüfbar zu machen. Ja, zur zweiten Frage. Was unterscheidet unseren Standpunkt von bürgerlicher Antinazi-Arbeit? Wir finden einfach die Fragestellung falsch. Wir fragen nämlich nach den Anknüpfungspunkten. Also selbstverständlich fragen wir nicht den Staat um Hilfe gegen Nazis oder kämpfen für das Ansehen des Standortes. Sowas findet sich bei solchen Bundesstadt-Braun-Festen oder Biertrinken gegen Rechtsfeste für Demokratie wie jetzt am 1. Mai leider sehr häufig, dass es um eine Verteidigung des Standorts in erster Linie geht. Wir rufen nicht zu solchen Veranstaltungen auf, aber uns davon abzugrenzen ist nicht unser Hauptanliegen. Die Kritik trifft zu, dass eben ein Teil von diesen Leuten sich von Nazis abgrenzt, um sich selbst den Bauchnabel zu pinseln und daraus die sich moralisch so integer zu fühlen, dass man gleich vom staatlichen Rassismus schweigen kann. Aber da pauschal davon auszugehen, auf solchen Veranstaltungen wären nur Standortnationalistinnen, die gar nicht fundamental von den Nazis zu unterscheiden sind, ist falsch. Das unterschlägt nämlich diejenigen, die einfach keine besseren Ideen haben, die keine schwarzen Klamotten haben, die Angst vor der Polizei haben, die sich nicht mehr zutrauen, die auch nicht wissen, wie sie handeln können. Manche haben auch einfach ein komisches Bild von dem, was die Antifa sein soll. Vielleicht haben sie auch nicht weiter gedacht. Aber genau denen, die ich da gerade aufgezählt habe, wird die Abgrenzung von den ganzen wir grenzen uns von den Bürgerlichen ab, nicht gerecht. Und ein Anreiz, sich weiter zu radikalisieren oder sich einer radikaleren Kritik zu öffnen, ist es auch nicht. Die Erfahrung aus unserer politischen Arbeit ist, dass wir zum Beispiel Menschen aus der Gewerkschaftsbasis von unseren Kritikpunkten überzeugen können. Deshalb finden wir es falsch, von den Unterschieden auszugehen. Weder die Bürgerlichen noch wir alleine können einen Nazi-Aufmarsch verhindern. Und das, hatten wir ja schon gesagt, war unser zentrales Ziel. In Hannover schätzen wir die Lage so ein, dass die erfolgreichste Form, den Nazi-Aufmarsch zu verhindern, Massenblockaden sind. Und dass diese Form außerdem den zivilen Ungehorsam wieder in die Gesellschaft hineintragen kann. Auch aus den Erfahrungen am Kongresszentrum im Herbst 2007 sind wir zum Schluss gekommen, dass Demonstrationen und Kleingruppenkonzepte das gerade eben nicht können. Also nicht geeignet sind, den Nazi-Aufmarsch wirklich zu verhindern. Aus diesem Grund promoten wir eben dieses Konzept und eben auch mit der Erfahrung von Köln und Jena, wo es eben gelungen ist, Nazi-Veranstaltungen komplett zu verhindern, beziehungsweise ja, doch komplett zu verhindern. Ja, wie gesagt, Blockaden ist das, was wir aus dem Grund gerade promoten. Und darüber hinaus, von dem Erfolg abgesehen, sind sie ein Angebot an diejenigen, denen Bier trinken gegen rechts eben zu wenig ist, sich zu beteiligen. Das liegt ein bisschen, also ja, unsere Herangehensweise ist da, Bündnispartnerin zu suchen. Wir sind weder die Avantgarde, die auf dem einzig richtigen Weg voranschreitet, das leuchtende Vorbild ist, dem alle anderen folgen müssen, noch sind wir eine Partei, die für andere irgendwas durchsetzt oder die Interessen anderer vertritt, als Stellvertretung. Stattdessen streben wir strategische Bündnisse an. Das bedeutet anlassbezogene, verbindliche Zusammenarbeit und die Formulierung von gemeinsamen Zielen. Die Revolution klappt nur, wenn wir einen großen Teil der Gesellschaft, und nicht nur der Deutschen, von der Notwendigkeit überzeugen können. Das ist aber nicht nur mit Bildungsarbeit zu erreichen, also Kritik und Bildungsarbeit ist ein Teil davon. Gesellschaftliches Bewusstsein entsteht aber wesentlich in Kämpfen oder auch wesentlich in Kämpfen. Von daher haben wir den Anspruch, in soziale Kämpfe einzugreifen, sie zu verbinden, sie zu radikalisieren. Gleichzeitig erfordert die Zusammenarbeit mit anderen in diesen Bündnissen, immer wieder unsere eigenen Standpunkte zu überprüfen und zu reflektieren. Völlig falsch finden wir, zwar die vermeintlich richtige Analyse zu haben, aber damit ohnmächtig am Rand der Gesellschaft zu verharren. Wer dabei stehen bleibt, hat den Gedanken an gesellschaftliche Veränderung bereits aufgegeben. Und zur dritten Frage, wie ist das Verhältnis von grundlegender Gesellschaftskritik und unserer antifaschistischen Arbeit? Wie wir ja bereits deutlich gemacht haben, ist Antifa für uns nicht der Hebel für revolutionäre Politik. Der autonome Antifaschismus zieht diese Verbindung, die so aber nicht funktioniert. Er bleibt bei fundamentaler Gesellschaftskritik ohne greifbare Ansätze zur gesellschaftlichen Transformation. Dieser Mangel kann nicht symbolisch behoben werden. Trotzdem gibt es immer wieder den Versuch, durch die Herstellung einer subkulturellen Identität, sich ästhetisch von der Gesellschaft abzugrenzen. Mittel und Formen der Politik werden dann zum Selbstzweck, während das politische Ziel längst aus den Augen verloren ist. Deswegen sind bestimmte Aktionsformen nicht mehr hinterfragbar oder veränderbar. Sie dienen nicht mehr einem politischen Ziel, sondern stiften Identität. Um da mal so ein Klischee rauszugreifen, der schwarze Block oder vermummt in Ketten zu gehen, das kann an manchen Stellen total sinnvoll sein und genau die richtige Sache zu sein, sich in Ketten zusammenzuschließen und nichts zuzulassen oder auch massiv vorzugehen. Es ist aber häufig einfach nur noch als Ausdruck von Entschlossenheit und Radikalität zelebriert, da wo es auch nichts nützt, also wo man damit nichts erreichen kann oder einfach blöd eingemacht wird. Dann kommt es zum reinen Ritual, das mit der Zeit seine Wirkung einbüßt, das leicht kalkulierbar ist und dem politischen oder im Falle der Bullen dem militärischen Gegner in die Hände spielt. Selbstverständlich macht es in bestimmten Situationen Sinn, einen symbolischen Bruch mit den herrschenden Verhältnissen zu vollziehen. Aber wann das angesagt ist, muss in politischen Diskussionen, in Abwägung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und des konkreten Anlasses geklärt werden. Und damit gebe ich mal weiter.